Tonight I want to talk about the intentionality of discipleship. Und heute Abend möchte ich sprechen über die Absichtlichkeit der Jüngerschaft. To be intentional. Einfach Dinge mit Absicht zu tun. To do something with intent. Mit Absicht. Often if there's someone dies or if someone is killed. Wenn vielleicht jemand stirbt oder jemand umgebracht wird. They say this is a crime with intent. Dann sagt man, das war ein Verbrechen mit Vorsatz. The person wanted to do it. Die Person wollte das tun. And they purposed to do it. Und sie haben es auch bezweckt. That's intent. Das ist dieser Vorsatz, diese Now, Absicht. You want to do something, and then you do it. Du willst etwas machen, dann tust du es auch. You do it on purpose. Du machst es mit Absicht. Now, I want to show you a picture of somebody and see if you know who this is. Ich möchte euch ein Bild von jemandem zeigen und mal schauen, ob ihr erkennen könnt, wer das ist. Anybody know this guy? Kennt jemand diesen Mann? Who knows who it is? Wer kennt diesen Mann? All right. Who is it? Und wer ist das? Oswald Chambers. Es ist Oswald Chambers. Oswald Chambers, he was a preacher, a teacher. Oswald Chambers war ein Prediger, auch ein Lehrer. Signed up for the First World War. Er hat sich einberufen lassen im Ersten Weltkrieg. To be a pastor to the soldiers. Um ein Militärpastor zu sein, he had Soldaten. His appendix was swollen, infected. Er hatte eine Blinddarmentzündung. He refused to take a hospital bed. Er hat es aber abgelehnt, sich irgendwie ins Krankenhaus einliefern zu lassen. He wanted the soldiers to have first priority. Denn er wollte den Soldaten erste Priorität da geben. And it exploded and he died. Also der Blinddarm, er sprang auf und er starb daran. His wife, seine Frau, who takes shorthand, die in Kurzschrift geübt ist, had 150 words a minute, und die so 150 Worte da aufschreiben kann in einer Minute, wrote down everything he ever taught. Sie hat alles niedergeschrieben in Steno, was er immer bisher gelehrt hatte. Put this devotional together in 1935. Und hat sie dann 1935 dieses Andachtsbuch zusammengefasst. This devotional is called My Utmost for His Highest. Und dieses Andachtsbuch heißt Mein Äußerstes für sein Höchstes. It's the most beloved daily devotional of all time. Und es ist wohl das beliebteste Andachtsbuch aller Zeiten. I think everybody should have it in their library. Und ich glaube, jeder sollte es auch in seiner Bibliothek haben. I've been slowly collecting books for the last 30 years. Also die letzten 30 Jahre habe ich so langsam immer mehr Bücher angesammelt. The first book I ever got was Strong's Concordance. Das erste Buch, was ich je bekam, war diese Strong's Concordance. It's still on my desk. I use it. I used it last night. Ich verwende es nach wie vor. Ich habe es auch gestern Abend verwendet. And between my wife and I, we have about 1,000 books at home. Meine Frau und ich, wir haben etwa 1,000 Bücher zusammen. And I have more in America. Und es gibt noch weitere Bücher in Amerika. Be a collector of good books. Sammelt einfach gute Bücher. This is a book you want to have. Und das ist ein Buch, das sollte man einfach haben. You can order it from our book store or. Ihr könnt es hier beim Buchladen einfach bestellen. I'm gonna quote from him today. Und ich werde heute von Oswald Chambers auch zitieren. And before I do, vorher, I want to show you a poem. Möchte ich euch ein Gedicht vorführen. And I want you to see if you can answer the question. Und ich wollte mal schauen, ob ihr da vielleicht auf die Antwort, auf die Frage kommt. Who am I? Wer bin ich? I am your constant companion. Ich bin dein ständiger Gefährte. I am your greatest helper. Ich bin dein größter Helfer. Oder your heaviest burden. Deine schwerste Last. I will push you onward. Ich werde dich vorwärts bringen. Oder drag you down to failure. Dich niederreißen ins Versagen. I am the servant of all great individuals. Ich bin der Diener aller großen Persönlichkeiten. And alas, of all failures as well. Und siehe, auch aller Versager. Those who are great, I have made great. Diejenigen, die großartig sind, habe ich großartig gemacht. Those who are failures, I have made failures. Diejenigen, die Versager sind, habe ich zu Versagern gemacht. Train me, be firm with me. Trainiere mich, sei streng mit mir. Und I will place the world at your feet. Ich lege dir die Welt zu Füßen. Be easy with me. Geh leichtfertig mit mir um. Und I will destroy you. Ich zerstöre dich. Who am I? Wer bin ich? I am. Ich bin. Habit. Die Gewohnheit. Oswald Chambers writes this in the utmost for his highest. Oswald Chambers schreibt in Mein Äußerstes für sein Höchstes. And this is May 10th. Am 10. Mai. We are in danger of forgetting that we cannot do what God does. Wir laufen Gefahr, zu vergessen, dass wir nicht das tun können, was nur Gott tut. That's when we give up our freedom. Dann geben wir nämlich unsere Freiheit auf. Because our freedom is to not forget that God does it. Denn unsere Freiheit besteht ja darin, nicht zu vergessen, dass es ja Gott macht. But we are also in danger. Aber wir laufen auch Gefahr, of forgetting zu vergessen, that God will not do what we can do. Dass Gott nicht das tun wird, was wir sehr wohl tun können. We cannot save ourselves. Wir können uns selbst nicht retten. Nor sanctify ourselves. Noch uns heiligen. So he writes our name in heaven. So schreibt er unseren Namen im Himmel auf. And gives us the righteousness of Christ. Und er gibt uns die Gerechtigkeit Christi. But then he also fills us with his Holy Spirit. Dann füllt uns aber auch mit seinem Heiligen Geist. And sanctifies us. Und heiligt uns. And he lives through us. Und er lebt auch durch uns. God does that. Gott. But aber God will not give us good habits. Gott wird uns nicht gute Angewohnheiten geben. He will not give us character. Er wird uns nicht einfach Charakter geben. He will not make us walk aright. Er wird uns nicht einfach da recht wandeln lassen. We have to do all that ourselves. Wir müssen all dies selbst tun. We have to work out the salvation that God has worked in. Wir müssen diese Errettung ausarbeiten, die er in uns hineingearbeitet hat. From 2 Peter chapter 1, if you've brought your Bibles. Und zwar aus dem 2. Petrus Kapitel 1. This is 2 Peter chapter 1 verse 4. 2. Petrus 1 vers 4. And this is in light of God's excellence and glory. Das im Lichte von Gottes Exzellenz oder auch Tugend und seiner Herrlichkeit. For by his excellence and glory, by these he has granted to us his precious and magnificent promises. So that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. So we become partakers of his divine nature. Wir werden Teilhabe seiner göttlichen Natur. That's a disciple. Das ist ein Jünger. And that's why there's freedom in Christ. Deswegen haben wir Freiheit in Christus. Verse 5. Vers 5. Now for this very reason, also apply all diligence. In your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend, aber die Erkenntnis. So for this reason, aus diesem Grund, make every effort you possibly can, wendet aber allen Fleiß auf, was ihr nur könnt, to add, um etwas da hinzuzufügen, to supply, etwas hinzuzufügen, moral excellence, moralische Tugend, and the various things it will state. Und dann diese weiteren Punkte, die da dann aufgeführt sind. Now we'll just finish reading this and then we'll get to the end. Also werden Verse 6. Weitermachen. And in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Now Oswald Chambers says these are all habits. Oswald Chambers sagt, dass dies alles Angewohnheiten sind. The May 10th devotional is about 2 Peter 1. Diese Andacht vom 10. Mai, die geht über im 2. Petrus 1. And in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. In der Gottseligkeit, aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe, aber die Liebe. Now watch how important this is in verse 8. Schaut mal, wie wichtig das ist im Vers 8. In light of the poem. Im Lichte dieses Gedichtes. I will lay the world at your feet, or I will destroy you. Entweder lege ich dir die Welt zu Füßen oder ich zerstöre dich. For if these qualities, we could say if these habits are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Wenn diese Dinge, man könnte auch sagen, wenn diese Angewohnheiten bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Vers 9. For he who lacks these qualities or these habits is blind and short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Denn bei wem diese Dinge, das heißt diese Angewohnheiten, nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Verse 10. Vers 10. Therefore, keeping all this in mind, and remember, to forget I've been purified means that I'm just living as I used to live. Stell dir einmal vor, zu vergessen, dass ich also gereinigt worden bin, bedeutet ja, dass ich einfach so lebe, wie ich früher gelebt habe. Yeah. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, das heißt, die Angewohnheiten, werdet ihr niemals straucheln. Vers 11. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. So the quality of my life on earth, die Qualität meines Lebens hier auf Erden, and the quality of my life that's waiting for me in eternity, aber noch viel mehr auch die Qualität meines Lebens, was in der Ewigkeit auf mich wartet, is directly proportional to the habits I have in my life. Steht in einer direkten Beziehung zu den Gewohnheiten, die ich hier in meinem Leben gepflegt habe. Now, next week we'll go through these as habits. Und nächste Woche werden wir dann diese einzelnen Punkte durchgehen und dann über diese Gewohnheiten sprechen. And lay them out as practical habits. Und wir werden praktisch diese einzelnen Punkte, dieses Hinzufügen dieser Dinge, als praktische Angewohnheiten darstellen. But today we'll just talk about the power of a habit. Aber heute werden wir einfach sprechen über die Macht einer Gewohnheit. I actually have a book here that you can buy on the internet. Es gibt hier ein Buch, man kann es auch im Internet kaufen. The power of habit. Die Macht einer Gewohnheit. And this is where that poem comes from. Und aus diesem Buch kommt dieses Gedicht. And it says, states 90% of what we do during the day. Und da wird festgestellt, dass etwa 90% der Dinge, die wir jeden Tag einfach so tun, is a habit. Einfach nur aus Gewohnheit ist. And a habit is something we do, we constantly do, we repeat. Eine Gewohnheit ist etwas, was wir einfach beständig immer wieder wiederholen. So naturally, und was uns so natürlich von der Hand we geht. Do it unconsciously. Dass wir es einfach unbewusst machen. At times. Manchmal gar unbewusst. Have you ever driven home? Seid ihr schon mal nach Hause gefahren? And then when you get home, you think, und als ihr dann zu Hause angelangt seid, I don't even remember driving. Sagst ihr, einen kleinen Moment, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gefahren bin. How many of us have done that? I think. Viele von uns haben das schon getan so. Did I even look whether it was a green or red light? Habe ich da jetzt geschaut, ob das rot oder grün war? Now we all have bad habits and we all have good habits. Wir haben alle schlechte Angewohnheiten und wir haben auch alle gute Angewohnheiten. The worst habits that we have that are bad are the most difficult to see. Die schlimmsten Angewohnheiten, die wir haben, eben die schlecht sind, sind am schwierigsten zu sehen. The longer you have a habit, the more difficult it is to remove it. Und je länger du so eine Angewohnheit hast, umso schwieriger wird es dann, sie zu entfernen. We don't erase a habit. Wir können so eine Angewohnheit nicht einfach auslöschen oder ausradieren. There is not enough power in the human will to erase a habit. Weil ja nicht genügend Kraft in dem menschlichen Willen liegt, um eine Angewohnheit einfach so auszulöschen. The subconscious mind is too powerful. Das Unterbewusstsein ist einfach zu mächtig. You can, like Thomas A. Kempis said, Thomas Campus sagt in, his book, in seinem Buch Imitations of Christ, dieses Abbild Christi, Chapter 21, die Nachahmung Christi, he says, fight bravely, er sagt, kämpft mit Mut, for habit will overcome habit. Denn eine Angewohnheit wird eine andere Angewohnheit überwinden. You can only replace a habit. Es ist also nur möglich, eine Angewohnheit mit einer anderen zu ersetzen. Now I have some bad habits. Ich habe da einige schlechte Angewohnheiten. I have a bad habit when I come to a red light. Ich habe zum Beispiel schlechte Angewohnheit, wenn ich da an eine rote Ampel komme. And I'm the first car. Und ich bin der Erste da. I always drive over the line. Immer und immer wieder über diese Haltelinie. My wife says, do you know you do that every time? Every time. Weißt du, every das time. Immer machst, the tire immer has to go over into the pedestrian. You just cross the line every time. Du tust jedes Mal einfach in den Fußgängerweg hineinfahren. I know. I don't know why. I just do it. Es ist einfach so. I just do it. Ich mache es einfach. I have another bad habit. Ich habe eine andere schlechte Angewohnheit. I realized about 6 weeks ago. Vor 6 Wochen ist mir das aufgegangen. I don't eat any fruit. Ich esse eigentlich gar keine Früchte. Why? Warum? Like apples. Zum Beispiel Äpfel. Apples are so disappointing. They're either mushy. Die sind so enttäuschend, sind entweder matschig. Or they're too sour. Oder zu sauer. Or oranges are either really sour, or they're impossible to peel. Oder Orangen sind total sauer, oder es ist nicht leicht, sie irgendwie zu pellen. You put a banana in your pocket, and then it's all good. Hast Banane in der Tasche, und dann Pineapples take a half an hour to get into. Oder eine Ananas braucht eine halbe Stunde, da irgendwie dran zu kommen. It's so easy. Buy a Snickers bar, and it's over. Es ist leicht, eben eine Snickers bar Regel kaufen, und schon hast du es. We are in the modern world. Wir leben doch in einer modernen Welt. Was soll das? And Snickers bar has the same amount of nutrients that a banana has. I mean, come on. Und so ein Snickers-Riegel hat doch sicherlich die gleichen Nährstoffe wie Frühstück. Don't believe the propaganda against Snickers, you know? Also glaubt doch nicht die Propaganda gegen Snickers. It's not true. Es ist nicht wahr. I started a new habit. Ich habe mir eine neue Angewohnheit zugelegt. Because I read something about 6 weeks ago. Denn ich habe da etwas gelesen vor 6 Wochen. I was reading a health book. Ich las da ein Buch über Gesundheit. It said something interesting. Und da wird etwas Interessantes gesagt. Seeing that I'm almost 40 years old now. Und da ich jetzt fast 40 Jahre werde. I start to think about, you know, the possibility of prostate cancer, you know. Also denke ich da über die Möglichkeit von Prostatakrebs nach. And things like that, you know. Und solche Dinge. So I got to start eating healthy. Also fange ich an, gesund zu essen. And it said that the number one thing you can eat. Und da heißt es, die Sache Nummer eins, die du essen kannst. To prevent prostate cancer. Also das Beste, was du essen kannst, um like one of them, Prostatakrebs zu vermeiden, is an apple. Ist eben ein Apfel. An apple. Ein Apfel. But who wants to eat an apple? Aber wer mag schon einen Apfel essen? An apple. I mean, ein to Apfel. Eat an apple. Ein Apfel, bitte. And like an orange is like the most healthiest thing you can possibly eat. Eine Orange ist das Gesündeste, was du nur essen But kannst. Who wants to eat an orange? Aber wer mag schon eine Orange essen? You know, if you go to like a Korean restaurant or a Korean wedding, wenn du zu einem koreanischen Restaurant gehst, oder vielleicht auch zu einer koreanischen Hochzeit, there's this unbelievable Korean restaurant near New York City. Oder zum Beispiel, da gibt es ein unglaubliches koreanisches Restaurant in New York. My father-in-law and mother-in-law always take us there. Und meine Schwiegereltern, sie nehmen uns immer dorthin. The buffet is bigger than this chapel. It's huge. Das Buffet ist noch viel größer als hier die Halle. Everything. Ist einfach they have lobster, everything alles you can imagine. Alles da, Lobster, except alles. One thing. Aber eine Sache they fehlt. Have the worst dessert you can imagine. Sie haben das schlimmste Dessert, was man sich nur vorstellen kann. You know why? Kann. It's just all fruit. Es sind alles nur Früchte. You go there looking for chocolate cake. Du gehst dahin, denkst da Schokoladentorte. And it's a banana. Pineapple, melon, apples, Bananen, grapes, Ananas, it's like, Weintrauben. Give me some real dessert. Gib mir doch bitte hier ein richtiges Dessert. Was ist los? Not this like artificial stuff. Nicht diese künstlichen Dinge. So I started a new habit and it's working really good. Und ich habe mir eine neue Angewohnheit zugelegt und das funktioniert gut. I started eating 2 pieces of fruit every day. Ich habe begonnen, 2 Stück Früchte zu essen jeden Tag. You can give me an applause for that. Thank you. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Yeah, Applaus. Yeah. Minimal. Mindestens 2. Sometimes Frühstück. 3, even 3. Could you imagine? Manchmal sogar 3. And I've been doing this for about a month now. Das mache ich jetzt seit etwa einem Monat. It says that you can form a new habit in 21 days. Es heißt, man kann eine neue Angewohnheit formieren innerhalb von 21 Tagen. And what happens is the unconscious mind. Und eine neue Angewohnheit bedeutet, dass im Unterbewusstsein registers it. Etwas registriert wird, and you just start doing it. Dann fängst du an, das einfach you don't have so to think about it anymore. Du brauchst es gar nicht mehr jetzt direkt zu denken. It becomes a habit. Es wird zur Angewohnheit. How about the habit of being kind? Was ist mit der Angewohnheit, freundlich zu How sein? About the habit of being honest? Oder die Angewohnheit, ehrlich zu sein? How about the habit of worshiping God? Oder die Angewohnheit, Gott anzubeten? How about the habit of practicing the presence of God? Oder die Angewohnheit, einfach die Gegenwart Gottes zu üben. How about the bad habits of being unkind? Was ist mit den schlechten Angewohnheiten, unfreundlich zu sein? It is our responsibility. Es ist unsere Verantwortung, to replace bad habits with good habits. Diese schlechten Angewohnheiten mit guten Angewohnheiten zu ersetzen. Now I've been married 26 years. Bin jetzt seit 26 Jahren verheiratet. After about 5 years of being married. Und nach etwa 5 Jahren da ich also verheiratet war, I got tired of my wife saying this. Habe ich es eigentlich ein bisschen satt gehabt, dass meine Frau dies gesagt hat immer. Do you think you can wash your own dish? Sie sagt zu mir, denkst du, du könntest vielleicht auch mal selbst dein Geschirr abwaschen? I'm not your mother. Ich bin nicht deine Mutter. I'm your lover. Ich bin die, die dich liebt. And I couldn't figure out why she didn't like to wash dishes. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, warum sie das nicht wollte, also dass sie da den Abwasch macht. Because my mother liked to do it so much, you know. Also weil meine Mutter. So after 5 years of hearing this, also nachdem ich das also 5 Jahre lang angehört hatte, and multiple debates, und es da also mehrfach die Debatten drüber gab, until I was weary, bis ich dann also wirklich satt gehabt habe, I decided, I made a decision. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen. I said, you will never wash my dish again. Du wirst I promise nie wieder you. Meinen Abwasch machen müssen. And on that day, und I started a new Tag habit. Habe ich eine neue Gewohnheit begonnen. For 20 years, 20 Jahre nun, after I eat or drink something at home, I wash the dish and put it on the side. Es sind 20 Jahre her, dass ich das also immer so mache. Wenn ich gegessen habe, egal was es ist, ich nehme den Teller oder was da ab, wasche es ab und tue es zurück. Sehr brav, right? Ganz brav. But this is what happened. Now, watch this. Schau zu. About 8 years ago, 10 years ago, vor vielleicht 10 Jahren, we moved. Sind wir umgezogen. And in the new apartment, there was a dishwasher. Und in der neuen Wohnung war dann ein Geschirrspüler. So it changes from this. Und nun, can you please not wash your dish? Ändert sich die ganze Sache. Also ich frage mich, kannst du bitte vielleicht dein Geschirr einmal nicht waschen? Can you put it in the dishwasher? Könntest du das vielleicht in den Geschirrspüler tun? You're wasting water. Du verschwendest Wasser. She's been telling me that for 10 years now. Das sagt sie mir jetzt seit 10 Jahren. She even told me that this morning. Das sogar heute früh gesagt. But you know what? I just have not got to the place where I've got a new habit to replace that one. Aber ich bin noch nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ich dann diese alte Angewohnheit durch eine neue Angewohnheit ersetzen konnte. It's just so strong in me. Dass das so mächtig in mir. And it's just automatic. Das einfach automatisch geschieht. And it's like you're wasting water. Put it in the dishwasher. Du verschwendest Wasser. Gib's doch in den Geschirrspüler hinein. I'm wasting water. Ich verschwende well, Wasser. You know what I'll do? I'll skip one shower this month and we'll call it even. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde einfach einmal duschen überspringen, dann haben wir es ausgeglichen. A habit is so powerful. Also ein Angewohnheit ist so mächtig. It can work for us because it puts us at rest. Es kann auch für uns so wirken, weil es uns ja auch zur Ruhe kommen lässt. The Sabbath, God gave us the Sabbath as a habit. Gott hat uns den Sabbat gegeben als eine Gewohnheit. He wanted us to just rest every seventh day, just rest. Er wollte, dass wir alle 7 Tage einfach zur Ruhe kommen. But in the beginning to replace the habit, you really have to be intentional. Aber am Anfang, um so eine Angewohnheit zu beginnen, musst du es wirklich mit Absicht machen. Intentionality. Diese Absichtlichkeit you have dieser to Dinge. Wanna do it and then do it. Du musst wirklich tun wollen und dann auch tun. You have to have a plan. Du musst einen Plan haben. You can't just change a habit. It will not work. Du kannst nicht einfach so eben mal eine Angewohnheit ändern. Das wird nicht funktionieren. You know, all of us, we want to do godly things. Wir alle, wir wollen göttliche Dinge tun. Philippians 2:13. Philipper 2:13. It says in verse 12. Vers 12 heißt es da. To work out your salvation. Da heißt es, arbeitet eure Errettung heraus. With fear and trembling. Mit Furcht und Zittern. The fear and trembling is not toward God. Das Furcht und dieses Zittern ist nicht Gott gegenüber. The fear and trembling is so that you don't do it on your own. Die Furcht und das Zittern ist eigentlich vielmehr deswegen, dass du es nicht selbst machst. Maybe it could read like this. Vielleicht können wir es auch so lesen. Work out your salvation. Wirke deine Errettung aus. And be really extremely careful. Und sei einfach extrem sorgfältig und vorsichtig. That as you work it out, you're not looking to yourself. Dass während du das da so auswirkst, dass du da nicht auf dich selbst schaust. Because the next verse says. Denn der nächste Vers sagt for ja. For it is God. Denn es ist ja Gott. It's God who works in you. Es ist ja Gott, der in dir wirkt, both to want to do and to do it. Das Wollen und das Vollbringen. God works the desire in. Gott wirkt in dir das Verlangen danach. Like we are all here because it was the Holy Spirit. Wir sind alle hier. Das hat doch der Heilige Geist getan. And the Holy Spirit puts desire in our heart. Und der Heilige Geist, der legt dieses Verlangen in unsere Herzen hinein. That's not so hard for him. Das ist für ihn nicht so schwer. He can work in the desire and I say yes. Oh yes. I want to pray. Er kann in mir das Verlangen wirken. Ich sage, ja, ja, ich möchte gerne I want beten. To be pure. Ich möchte gerne yes. rein sein. And I want to worship God like they do. Und ich möchte auch Gott anbeten, so wie die das machen. I want to be a disciple. Yes. Ich möchte ein Nachfolger sein. Ja. I want to give my life for Christ. Ich möchte mein Leben hingeben für Christus. Yes. Ja. But the second part, he works in us to do. Aber der zweite Teil, dass er auch in uns wirkt, dass das dann auch vollbracht wird. It's not the easy part. It's the hard part. Ist eigentlich der schwierigere Teil. Because between the desire to do and the ability to do, denn zwischen diesem Verlangen, was in uns gewirkt wird, und dann auch der Befähigung, dass es auch geschieht, is this huge obstacle. Da gibt es dieses riesige Hindernis. We could call it bad habits. Wir können es einfach schlechte Angewohnheiten nennen. And until we're honest about bad habits, und bevor wir nicht damit uns ehrlich sind mit diesen schlechten Angewohnheiten, we're always going to be neutralized from being able to do. Dann werden wir immer da neutralisiert werden, nämlich in unserem Vollbringen. I want to go to church on Sunday. Yeah. Ich möchte am Sonntag in die Gemeinde kommen. Ja. How come you didn't come? Also wie kommt es, dass du jetzt hier nicht aufscheinst? I don't know what happens. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was da passiert ist. I put the TV on and you know what it's like. Also war der Fernseher an und na du weißt ja, and then I feel so tired. Und dann habe ich mich so müde gefühlt. But I wanted to come. Aber ich wollte ja kommen. But you didn't. Aber du warst yeah, nicht da. I know, I didn't. Yeah. Naja, ich weiß. You know what? It was a bad habit. Weißt du was? Es war eine schlechte Angewohnheit. It was a bad habit that is controlling your life. Es ist eine schlechte Angewohnheit, die dein Leben kontrolliert. All great men in history. Alle großen Männer der Geschichte. Are great because they had great habits. Sind großartig deswegen, weil sie auch großartige Angewohnheiten hatten. Good habits put me at rest. Gute Angewohnheiten, sie bringen mich zur Ruhe. Imagine if I had to, drive to the church. Stellt euch vor, ihr müsstet da zur Gemeinde fahren. And I couldn't talk to my wife. Und ich könnte nicht mit meiner Frau mich unterhalten. Because I said we can't get lost, so no talking. Also nichts reden hier. Wir dürfen jetzt hier nicht verloren gehen. But we've gone to the church 5,000 times. Also wir waren schon 5,000 Mal in der Gemeinde. I know, but you know, we always get lost. Aber wir verlieren uns ja immer. I can talk to my wife. Also ich kann mit meiner Frau reden. Be listening to music. Ich kann Musik auch anhaben. Have a coffee in one hand. In einen Kaffee haben. A donut in the other one. Einen Donut in der anderen Hand. And be talking to the dog. Und ich rede mit dem Hund. And I can drive to the church. Und immer noch every kann ich, time. Zur Gemeinde kommen. Because the unconscious mind just takes over. Weil das Unterbewusstsein einfach die Kontrolle übernimmt. It's a habit. Es ist eine Angewohnheit. The unconscious mind says, "You just relax." Das Unterbewusstsein einfach sagt, entspann dich doch. I'm in control. Ich habe hier die Kontrolle. I know just where to go. Ich weiß doch genau, wo es da lang geht. But bad habits are the same way. Aber mit schlechten Angewohnheiten ist es genauso. Just relax. I know just what to do. Ich weiß genau, was ich jetzt tun soll. Now let's take an example of lying. Nehmen wir ein Beispiel vom Lügen. There are people, I've seen people in the last 30 years who just lie. Ich habe Leute schon getroffen in den letzten 30 Jahren, die haben einfach gelogen. They lie and it's so obvious they're lying. They don't have to lie, but they just lie. Die lügen einfach. Es ist ganz offensichtlich und sie müssen nicht unbedingt lügen, aber I'm sorry, I'm late. Entschuldigung, ich bin zu spät. There was a marathon. Oh, da war ein Marathon. What marathon? Was für ein Marathon? Did I say marathon? Habe ich Marathon gesagt? You just said marathon. There's no marathon today. Ja, du hast Marathon gesagt. I didn't say marathon. Nein, da gibt's keinen Marathon. You did say marathon. Didn't they just say, they just said marathon. Hast du Marathon gesagt? Hat er Marathon gesagt? You both misunderstood me. I did not say marathon. Bitte schön, ihr habt mich beide missverstanden. Ich habe nicht Marathon gesagt. You're lying. Du lügst. I don't lie. Ich lüge nicht. You're lying again. You do lie. Du lügst schon wieder. And the person just goes and goes and you could put a gun to their head and they will swear that they're not lying. Du kannst, also die Person geht so weiter und weiter, du kannst einfach eine Pistole an ihren Kopf halten. Oh, die Person wird immer noch sagen, and they'll cry. I'm not a liar. Ich bin kein Lügner. Ich bin kein Lügner. Watch this. Schau zu. Your character is the sum of your habits. Dein Charakter ist einfach die Summe deiner Gewohnheiten. Right? Nicht wahr? Person lies and lies and lies and lies, and they say, "I'm not a liar. I just lie." Die Person lügt und lügt und lügt und lügt und sagt, ich bin doch kein Lügner. I'm not a thief. I just steal all the time. Ich bin doch kein Dieb. Ich stehle halt nur so immer mal, ja? I'm not a mom. I've just got 12 children. Ich bin keine Mutter. Ich habe nur 12 Kinder. If you lie all the time, you're a liar. Also wenn du die ganze Zeit lügst, and if you steal all the time, you're a thief. Wenn du die ganze Zeit stiehlst, bist du ein Dieb. Right? That's who you are. Das ist, wer du bist. Now we have these things. We have in our unconscious mind. There's these patterns, these habits. Und wir haben diese Dinge da im Unterbewusstsein. Da sind diese Muster, die spulen da einfach ab. And they're so natural. Und sie geschehen da einfach so ganz natürlich. Don't even see them. Dass wir es nicht einmal mehr sehen. We need people to help us. Wir brauchen andere Leute, auf dass sie uns helfen. People that we trust. Leute, denen wir vertrauen können. So, you know, I just had an argument with this person. Weißt du, ich habe da gerade ein Streitgespräch gehabt mit dieser Person. And they said, I'm so insensitive. Die sagen, ich bin da überhaupt nicht einfühlsam. Please, be honest with me. Am I like that? Bitte, kannst du mir jetzt mal ehrlich sagen, bin ich wirklich so? That's gonna hurt my feelings. Please, tell me, am I like that? Du wirst mich dabei nicht verletzen. Bitte sag mir, is this a habit of mine? Ist das wirklich so? Ist das meine Gewohnheit? Because if you're not gonna tell me the truth, you're not gonna help me. Denn wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann hilfst du mir ja nicht. I want to know. Ich möchte es wissen, bitte. Because if it's a habit, it's gonna destroy me. Denn wenn es eine Angewohnheit ist, das wird mich ja zerstören. And we can replace bad habits with a good one. Und wir können doch schlechte Angewohnheiten mit guten ersetzen. First we have to be honest. Das erste ist, wir müssen ehrlich sein. Humble ourselves and be honest. Yeah, you know what? Wir demütigen uns und sagen, okay, jetzt bin ich ehrlich. About 10 people have told me now that I lie. Huh. Ja, das sind schon 10 Leute, die mir das gesagt haben, dass ich lüge. Maybe I do lie. Lord, vielleicht bin ich wirklich, Herr. Okay, what can I do about it? Let's do something intentional. Was kann ich jetzt damit tun? Lass uns etwas mit Absicht machen. How did I stop driving over the line? Wie habe ich da aufhören können, dass ich da über diese Haltelinie immer fahre? I intentionally stopped 1 meter before the line. Ich habe es einfach bezweckt, dass ich 1 Meter vor der Linie anhalte. With intention. Mit Absicht. You have to have intention. Du musst es bezwecken. You have to fight. Du musst darum kämpfen. You have to say, you know what? I have this bad habit. I lie. Also weißt du was? Ich habe diese schlechte Angewohnheit. Ich lüge. I'm with intent. I'm going to be an extremely honest person. Mit voller Absicht werde ich jetzt eine extrem ehrliche Person sein. Next day you're late. Am nächsten Tag bist du zu spät. You're late. Du bist schon wieder zu spät. Why are you late? Warum bist du zu spät? A marathon? Ein Marathon vielleicht? No, actually. Nein, eigentlich. To tell you the truth. Um dir wirklich die Wahrheit zu sagen. Oh, let me hear this story. Die Geschichte möchte ich hören. Well, I was sitting at home and I was thinking, you know what? Also ich habe zu Hause gesessen und habe mir so gedacht. If I drink this coffee, I'm going to risk being late. Also wenn ich jetzt noch diese Tasse Kaffee trinke, dann riskiere ich eigentlich, dass ich zu spät komme. And then I said to myself, dann habe ich mir aber gesagt, I don't care. Wen kümmert's? Are you gonna fire me? Wirst du mich jetzt feuern? I told you the truth. Ich habe dir aber jetzt die Wahrheit gesagt. The way it was. So war das. You intentionally be extremely honest to the last point. Bist mit voller Absicht einfach extrem ehrlich bis ins kleinste Detail. You are a very unkind, unsociable person. Bist eine sehr unfreundliche Person, mit der man nicht so leicht Umgang haben kann. Your wife has told you that. Und deine People Frau hat das have told gesagt. You that. Alle Leute haben es gesagt. Nah, that's not me, nein, man. Nein, that's nein, not bin me. Ich, das bin ich it's nicht. You. Doch, du bist it's a es. Bad habit. Eine schlechte Angewohnheit. No, it's my personality. Nein, das ist meine Persönlichkeit. No, it started there. Now it's a habit. Da hat es begonnen. Jetzt ist es eine Angewohnheit. Just a bad habit. Eine schlechte Angewohnheit. You just do it automatically. Du machst es einfach ganz automatisch. You walk into a room and it goes automatic pilot. Du kommst in den Raum hinein, in das Zimmer, Autopilot. Walking up to the church door and just go, walk in. Du kommst zur Tür auf. And it's just automatic. Unconscious mind takes over. Das Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle. Let's look for the shadows. Schauen wir nach den Schatten. People. Oh, Leute. Ooh, another person. Noch eine Person. And you just, his unconscious mind takes over. Das Unbewusstsein. And you do it every time. Mach es immer the so. Coffee machine. Die Kaffeemaschine. And you sit there for like 10 minutes. 10 Minuten bist du da. Hiding from people. Und du versteckst dich vor Leuten. Not sociable, not kind. Hast überhaupt keinen Umgang. Du bist total unfreundlich. You know what you have to do? Weißt du, was du tun musst? You have to do something intentional. Du musst etwas machen mit Absicht. Here's the plan. Hier kommt der Plan. Next week. Nächste Woche. You're going to walk into the church. Du kommst in die Gemeinde hinein. And you're going to shake the hand of 20 people before you sit down. Und du schüttelst die Hand von 20 Leuten. And you're going to count them. Und du zählst sie. And you're not going to do 21 or not. You're going to do exactly 20. Du machst 21 oder 19, du machst genau 20. The door opens. This is with intent. Intent. So you open the door. Öffnest die Tür. You walk in. Kommst herein. You take a deep breath. Tief einatmen. Say, Jesus, help me. Jesus, helf mir. If you were crucified for me. Wenn du für mich gekreuzigt worden bist, I can do this for you. Dann kann ich das auch für dich tun. How you doing? Ha, wie geht's dir? Praise the Lord, nice to see you. Schön, dich zu sehen. Okay. How you doing there? Nice to see you. Wie geht's dir? Hey, I saw you before. It's okay. I'll ja. See you again. Hallo, ich kann dich wiedersehen. 15, 16. Hi, the third time. Hallo, nice to see you. Mal. Yeah. 17. 20. I'm gonna die. Gotta sit down. Do that every week. After 21 times. Mach das jede Woche nach 21 Mal. You won't have to count anymore. Brauchst du nicht mehr zählen. You're just gonna walk in. Hey, how you doing? Hey, wie geht's dir? Hey, I thought you were that unfriendly guy. I was here about a year ago. You didn't even talk to me. Ich dachte, du wärst sehr unfreundlich. Ich war vor einem Jahr hier. Du hast nicht mal mit mir geredet. Oh yeah, that's me. Oh yeah. Oh yeah. No, that's not me. Nein, das bin ich nicht. I'm a new person. Ich bin eine neue Person. I've got a new habit. Ich habe eine neue Gewohnheit. I don't even remember counting now. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt gezählt it's habe. It's a new habit, and you know what? I like it. Eine neue Angewohnheit, und wisst ihr was? Well, you're a phony. That's not really you. Nein, das spielst du nur so vor. Who are you kidding? Hey, mit wem machst du das Späße? This is me. Das bin ich. This is the new me. Das ist das neue Ich. People who greet people Leute, die all the Leute time grüßen, die ganze Zeit are friendly people. Sind freundliche Leute. And that's what I am. Und das bin ich. So. Now, if you're greedy, wenn du gierig bist, really greedy, you never give any offer. You said you're the person that always puts those 10 Groschen in. You know, you're just really greedy. Du bist total gierig. Du gibst nie was in die Spende. I mean, people hinein. Have told you, you know, you der, are so greedy. You never leave a tip at a restaurant. Du never. Bist so gierig. Du lässt nie ein Trinkgeld beim Ober. You say, well, I can't afford it. You know, nee, das kann ich mir doch gar nicht leisten. You know, I could do with those 50 cents that I was going to leave on the table. What were you going to do? You're greedy and it's going to kill you. Du bist gierig und das wird dich umbringen. You should intentionally be generous. Du sollst einfach die Absicht haben, großzügig zu sein. How you doing? Wie geht's dir? I just have it on my heart. Well, actually, it's not on my heart. It's more on my mind. Nicht auf meinem Herzen, eher auf meinem hier im Kopf. Just want to give you this envelope. Will dir diesen Brief einfach geben. It's 50 Euro. 50 Euro. Oh man, that hurt. Really oh, hurt. Oh man. Hey, come back here. You just gave me 50 euro. Du hast mir gerade 50 Euro gegeben. Can you explain why? Kannst du mir erklären, well, warum? I'm trying to break a habit of being greedy. Ich versuche einfach diese Angewohnheit so zu brechen. So I just intentionally gave you money. Ich habe mit Absicht dir jetzt dieses you mean, Geld gegeben. You didn't give it to me from the heart? Du hast mir eigentlich nicht vom Herzen gegeben. Ist das stimmt? No. Wahr? Nein. I just gave it to you because I'm training myself to be generous. Ich habe es dir gegeben, weil ich mich darin übe, großzügig zu sein. I can give it to someone else. Ich könnte es auch jemand anders geben. No. No. Just train yourself. This is wonderful. Yeah. Üb das nur mit can mir. Can always practice on me. Und üb das bitte mit mir zuerst. Ja? No problem. Kein Problem. Because I've heard people say this. If I do gehört, that, it's not really me. Ich habe Leute gehört, die haben nämlich gesagt, na, wenn ich das dann so übe, das bin ich ja nicht oh, wirklich. So stay negative and that's really you. Na gut, dann bleib negativ und dann ist das wirklich and du. Let it destroy your life. Lass es dein Leben zerstören. Oder by his grace, durch seine Gnade start a new habit. Beginne mit einer neuen but Angewohnheit. Be intentional. Aber mach es mit Vorsatz, bezwecke es. I'll just end with this. Ich werde jetzt damit abschließen. I've been married 26 years. Ich bin jetzt seit 26 Jahren verheiratet. I've learned a lot of things. Und habe viele Dinge dabei gelernt. I learned one thing is that the kitchen. I used to think the kitchen was my wife's. Also früher habe ich gedacht, also die Küche, das gehört meiner Frau. And the study is mine. Und das Studieren. It took me many years to realize that the kitchen belongs to both of us. Und es hat einige Jahre gebraucht zu lernen, dass uns beiden die Küche gehört. So when it's a mess. Wenn dann durcheinander ist. I used to think, well, she'll get to it as soon as she, you know, as soon as she gets home. Also habe ich mir so gedacht, naja, sie wird das schon irgendwie machen, sobald sie nach Hause kommt. I did something very, very intentionally. Und ich habe etwas mit also voller Absicht gemacht. I said to myself, ich habe mir selbst gesagt, you're not going to go into your study. Du wirst ja jetzt nicht mit dem Studieren beginnen, until you put 25 things away. Bis du nicht 20 Dinge einfach weggelegt hast. Everything counts. Alles zählt. So don't worry about it. Also. Wow. A fork, a spoon, and that's five right there. Okay. Gabel, Messer, Löffel. Stäbchen, that's two. Fünf, that's seven. Ja. And I would do this all the time, all the time. Und eins nach dem anderen und sammel das. And you know what I realized? Und immer wieder. My wife was becoming so happy. Meine Frau, sie ist so happy. Glücklich darüber geworden. And I was doing this intentionally. Und ich habe das mit Absicht gemacht. So I made it a habit. Ich habe es zur Angewohnheit gemacht. I've been doing that for about 17 years now. Und das mache ich jetzt seit etwa 17 Jahren. And you know what? I still count. Und wisst ihr was? Ich zähle immer noch. I counted last night. Ich habe es gestern gezählt. Do it intentionally. Mach es einfach mit Absicht. I mean, Jesus did everything on his part. Jesus hat alles getan, right? Von seiner Seite. Everything he could do for us to give us a fantastic opportunity. Alles, was er von seiner Seite tun konnte, um uns diese fantastische Gelegenheit zu geben. Let's just go before the Lord. Gehen wir vor dem Herrn. You know, you do one habit at a time. Man behandelt immer eine Angewohnheit one at a time. Auf einmal. God, show me something. Gott, zeig mir etwas. That is separating me from you. Was mich von dir trennt. Separating me from people. Was mich von anderen Leuten trennt. Something that is ruining my life. Etwas, was mein Leben ruiniert. Or at least hindering it. Zumindest mich doch sehr stark behindert. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. You're always there fighting for us. Dass du immer da bist und für uns kämpfst. We want to fight to be with you. Wir wollen darum kämpfen, dass wir mit dir sein können. Speak to our hearts tonight. Sprich zu unseren Herzen, bitte ich dich. Put your finger on the area in our life. Lege deinen Finger auf Bereiche in unserem Leben. We pray. Darum bitten wir dich.